Herr Müller fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es dauert etwa 20 Minuten, bis er im Büro ist. Er startet immer um 8 Uhr morgens, um den Verkehr zu vermeiden. Wenn das Wetter schlecht ist, nimmt er den Bus. Nach der Arbeit geht er oft noch ins Fitnessstudio, bevor er nach Hause fährt.